that's not really to be seen. It's a picture of a great fantastic dream. You feel the winds of change, the sounds of rearrange, and then somebody screams, hey man, why do you look so strange? Sorge bedroht, denn auf das Denken stand der Tod. Thank you.

Stadt hält vor ihm ein grüner Wagen. Die Suchmeldung zeigt sein Gesicht, sie packen ihn am Kragen. Zu Hause geht's erst richtig los, Mutter beginnt zu weinen. Der Vater schreit, dich zum dich groß, und dann dafür kennst du keinen. Du gehst dann ein paar Wochen lang, er kann's nicht mehr ertragen. Sein Ziel, das ist die Autobahn. Er wird es immer wieder wagen. Hat's im Glück, hat's im Glück. Dich gibt es so oft. Es wird dich immer geben, solange man noch hofft. Und die Tür ist wieder offen und der Himmel wieder rot. Und die Entscheidung ist getroffen und die Reise geht's wieder los. Und aus seinen Stiefeln knirscht der Kies im Garten. Erinnerungen kommen, doch er will nicht auf sie warten. Hey! Hey! Und die Zeit drängt, was hab ich nur verschenkt? Freiheit. Ich komme! Hans im Glück, nimm mich mit, nicht nur ein Stück, sondern für immer. Wie früher dir, da geht's jetzt mir, ich will heraus aus meinem Zimmer. Hans im Glück, nimm mich mit, nicht nur ein Stück, sondern für immer. Wie früher dir, da geht's jetzt mir, ich will heraus aus meinem Zimmer. Hans im Glück, nimm mich mit, nicht nur ein Stück, sondern für immer. Wie früher dir, da geht's jetzt mir, ich will heraus aus meinem Zimmer. Can't you see me running? I'm really running for my life. Change them, some will bring change. Thank you. Estimated loss, these talkers can't.